100.000 Cash, Bratan ist alles bei. Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal. Gott steht über dem Gesetz, er lässt euch keine Wahl. Alles hat seinen Preis und am Ende müsst ihr zahlen. 100.000 Cash, Bratan ist alles bei. Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal. Gott steht über dem Gesetz, er lässt euch keine Wahl. Alles hat seinen Preis und am Ende müsst ihr zahlen. Mich überholt ein schwarzer Audi, auf der Rückscheibe steht bitte folgen. Doch vielleicht gebe ich einfach Gas und ignoriere die Folgen. Denn wenn sie mich verfolgen, verschwinde ich in den Wolken. Ich hab zu Gott gebetet und er hat mir geholfen. Hast du ein gutes Herz, dann wirst du ausgenutzt. Denn das echte Leben lernst du nicht im Mathekurs. Scheiß drauf, was der Lehrer sagt. Liegst du am Boden, dann tritt jeder nach. Sie warten nur, bis du einen Fehler machst. Leider sind die meisten Leute nur falsche Freunde, das weiß ich heute. Keiner hat an mich geglaubt, doch ich hab an Gott geglaubt und meine Träume. 100.000 Cash, Bratan, ich hab's bei. Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal. Gott steht über dem Gesetz, er lässt euch keine Wahl. Alles hat seinen Preis und am Ende müsst ihr zahlen. 100.000 Cash, Bratan, ich hab's bei. Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal. Gott steht über dem Gesetz, er lässt euch keine Wahl. Alles hat seinen Preis und am Ende müsst ihr zahlen. Sie bilden sich ein, sie wüssten, wie es wäre, ich zu sein. Doch ich zieh an ihm vorbei mit Lichtgeschwindigkeit, mit Kapital im Benzer drin. Ra, hier geht es nicht ums Geld, wir verbrennen diesen Benjamin. Ich bin nicht perfekt, doch wurde gut erzogen. Teil dein Brot mit Brüdern, nie mit einem Hurensohn. Ich weiß ganz genau, wer meine Feinde sind. Ficke jeden Einzelnen. Am Freitag, den 13. Drogentest, Blutabnahme, puta madre. Wo wart ihr, als ich Hunger hatte? Zahle Tasche und Chivas mit Mastercard und Visa. Hol passend zu mein Herz ein paar Raben, schwarze Sneaker. 100.000 Cash, Bratan, ich hab's bei. Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal. Gott steht über dem Gesetz, er lässt euch keine Wahl. Alles hat seinen Preis und am Ende müsst ihr zahlen. 100.000 Cash, Bratan, ich hab's bei. Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal. Gott steht über dem Gesetz.